Lektion 10, Übung J, B. Zum Mittagessen gibt es Reis und Gemüse. Zum Mittagessen gibt es Reis und Gemüse. Sabine Simonis hat am Donnerstag Geburtstag. Sabine Simonis hat am Donnerstag Geburtstag. In der Pause trinken Sie ein Glas Mineralwasser. In der Pause trinken Sie ein Glas Mineralwasser. Nach der Pause machen Sie Hausaufgaben. Nach der Pause machen Sie Hausaufgaben. Am Sonntag, dem 6.6., ist das Geschäft geschlossen. Am Sonntag, dem 6.6., ist das Geschäft geschlossen. Danke.